Auf den Teppichen oder den Arbeitstafeln der Logen finden wir nun den Kubus in den verschiedensten Deutungen. In dem Andreasmeistergrad sehen wir den weißmarmornen Kubus mit einem hierauf liegenden Y, dem Zeichen des jüdischen Gotteskindes, und darüber das goldene gleichseitige Dreieck mit dem Namen Jehova in Rot. Das heißt also, die enge Verbindung zwischen Jehova, dem jüdischen oder verjudeten Menschen, und der vollkommenen jüdischen Welt als Symbol der völligen Überschattung und Durchdringung alles Geschaffenen durch den Juden, ganz im Sinne des Bundes Jehovas mit Noah, Jakob, Moses und Salomo. Die Kabbala gibt ferner, wie schon erwähnt, die jüdische Weltenschöpfung in Form von 10 konzentrischen Kreisen wieder. In dem ersten, der von Kabbalisten auch als Punkt dargestellt wird, ruht Jehova. Der Zirkel, der in diesem Punkt einsetzt und die 9 Kreise schlägt, das heißt je 3 für die 3 Reiche der kabbalistischen Weltenschöpfung, ist ein heiliges Zeichen der Freimaurerei. Ein anderes kabbalistisches Schöpfungsbild ist ein Baum, der Lebensbaum, dessen oberste Spitze in einer Krone endet. Auch dieses Zeichen wird als Triumphzeichen jüdischer Weltherrschaft auf Goyim-Denkmälern angebracht, besonders auch, um die Kraft der Goyim-Taten, der die Denkmäler gelten, zu bannen. So zeigt das Tannenberg-Denkmal auf dem Schlachtfelde an dem Turm, durch den der Haupteingang führt, 10 Schwerter geordnet nach Anordnung der 10 Sephirot und geometrische Einzelheiten, die dem kabbalistischen Aberglauben heilig sind. Sie ist das heiligste Symbol der Freimaurerei. Der Meister, der an der Spitze der Loge steht, stellt das Geheimnis und die Macht dieser Krone dar. Die höchsten sittlichen Äußerungen des Gottesbegriffes in der Kabbala gehen von dem Wort Vernunft aus. Bei der blutigen Freimaurerrevolution in Frankreich am Ende des 18. Jahrhunderts wurde in Paris die Göttin Vernunft durch die Straßen getragen und in ihrem Namen edles, hochrassiges nordisches Blut genauso vergossen wie jetzt in Russland. Die jüdische Vernunft gebieten diesen Rassenkampf. Heute sehen wir unter jedem Meister der Loge die beiden Aufseher als Vertreter der theoretischen Vernunft sowie der praktischen Vernunft des Gewissens. Rein figürlich wird endlich das Weltenschema auf einen Menschen übertragen, den sogenannten Adam Kadmon, auch Urmensch oder Mensch des Ostens, auch Erlösermensch genannt. Unwillkürlich denkt der Profane bei diesem Bild an den gekrönten, von Juden erwarteten Messias oder den König Salomo, wenn er in der Andreas-Lehrlingsloge die gekrönte Figur der Verschwiegenheit erblickt, die noch nicht wünscht, dass von ihr gesprochen werden soll und das Zepter in der linken Hand hält. Doch kann ich den Lesern sich nicht weiter mit der Kabbala befassen lassen, ich will mich auch selbst von deren verworrenen Denken freimachen. Es liegt dem Deutschen nicht. Der Leser möge mir noch glauben, dass die 3 großen Lichter der Freimaurerei, Weisheit, Schönheit und Stärke, ihren Ursprung in dem Schema jenes Weltenbaumes finden, ebenso wie Salomo, der die Weisheit, Hiram, der die Schönheit und Adoniram, der die Stärke versinnbildlicht, an ihn anklingen. Weiteres werden wir zudem gleich noch hören. D. Das Neue Testament. Die sogenannte christliche und die humanitäre Freimaurerei Deutschlands knüpfen ihren christlichen Mythos nicht an Jesum von Nazareth oder an Petrus oder Paulus oder an die 4 Evangelisten, sondern allein und rein äußerlich an das Johannesevangelium, das sich von dem anderen durch seine Eigenart deutlich unterscheidet, und zwar an dessen erstes Kapitel an. Bei diesem ersten Kapitel ist die Bibel bei den Amtshandlungen, zum Beispiel der GLL von Deutschland, aufgeschlagen. In anderen Logen, zum Beispiel in den Johannesmeisterlogen der GL zur Freundschaft, verbleibt man auf alttestamentarischem Boden und schlägt die Bibel beim 7. Kapitel des ersten Buches von den Königen auf, das vom Bau des Tempels Salomos handelt. Das ist deutlicher. Die ersten Verse des Johannesevangeliums lauten nun, Zitat, »Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott. Gott war das Wort, alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Zitat Ende. Das deckt sich vollständig mit der kabbalistischen Vorstellung des Logos, dass nämlich Jehova, der vor Erschaffung der Welt da war, durch sein Wort, das zur Tat wurde, die Welt geschaffen hat. Diese Worte des Evangelisten Johannes haben mit der Lehre Jesus von Nazareth wirklich gar nichts zu tun. Die Verbindung der Freimaurerei zu seiner Person ist eine sehr lockere. Christliche Logen nennen ihn ihren Obermeister und ziehen ihn als gottähnlichen und vollkommenen Menschen, als Adam Kadmon, in ihren Mythos ebenso ein, wie wir es gleich von Johannes dem Täufer sehen werden. Auch behaupten Freimaurer, Jesus hätte der jüdischen Sekte der Essäer angehört und wäre selbst Freimaurer gewesen. Das Hineinziehen der Person Jesu in die Freimaurerei erscheint nachträglich und zwangsläufig vonstatten gegangen zu sein, wohl allein um die Freimaurerei den Christen mundgerechter zu machen. Das Aufschlagen der Bibel beim ersten Kapitel des Johannesevangeliums hat noch einen anderen Grund. Es schreibt auch von Johannes dem Täufer und Andreas, dem Bruder des Petrus und Jünger Johannes des Täufers, der zu Jesus von Nazareth als Jünger übertrat. Beide spielen in der Freimaurerei eine bedeutende Rolle, vor allem Johannes der Täufer. Der Evangelist Johannes ist eingeschoben wie Jesus von Nazareth. Beide Johannes werden miteinander verwoben und beider Geburtstag, der Geburtstag des Täufers ist der 24. Juni, der des Evangelisten der 27. Dezember, gefeiert. So wie der christliche Gottesbegriff mit Hilfe des Johannesevangeliums absichtlich mit dem Kabbalistischen verknüpft ist, so wird der orthodoxe Jude aus priesterlichem Geschlecht Johannes der Täufer mit dem Evangelisten Johannes, dem Juden christlicher Konfession, gemeinsam verehrt und durch den Juden und Apostel Andreas mit Jesus verbunden. Mittler zwischen dem Judentum und dem Christentum sind danach in der Freimaurerei reichlich vorhanden, ganz abgesehen davon, dass Jesus selbst Jude ist und allein das jüdische Gesetz erfüllen wollte. Matthäus 5, 17 und 18. 17. Ihr sollt nicht wähnen, dass ich kommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht kommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. 18. Denn ich sage euch wahrlich, bis das Himmel und Erde zergehe, wird nicht zergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüttel vom Gesetze, bis dass es alles geschehe. Das Gesetz sind die fünf Bücher Moses, die den Juden die Weltherrschaft zusichern.